Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Du Mama, bald ist Weihnachten. Darf ich mir ein neues Handy wünschen? Nein, kommt nicht in Frage. Du hast doch letztes Jahr eins bekommen. Dann vielleicht ein Tablet? Papa und ich meinen, dass du einen Computer für die Schule gut brauchen könntest. Gut, ich hätte lieber ein Tablet, aber ein Computer wäre auch nicht schlecht.